Lektion 3. 3a. 3a. Послушайте Dialog в банке. Hören Sie gut zu. Ich möchte ein Konto öffnen. Selbstverständlich. Frau Gerber am Schalter 7 wird Ihnen dabei behilflich sein. Ich muss 1000 Euro Kaution an meinen Vermieter zahlen. Brauche ich Schecks dafür? Nein. Sie füllen einfach einen Überweisungsauftrag aus und geben den am Schalter ab. Das ist ja praktisch. Kann ich einen Überweisungsauftrag heute bei Ihnen abgeben? Selbstverständlich. Prima. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich jederzeit an. Hier ist meine Karte. Vielen Dank. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. Я хотел бы открыть банковский счет. Ich möchte ein Konto öffnen. Нет проблем. Selbstverständlich. Госпожа Гербер в седьмом окошке поможет вам с этим. Frau Gerber am Schalter 7 wird Ihnen dabei behilflich sein. Мне нужно заплатить домовладельцу залог в 1000 евро. Ich muss 1000 Euro Kaution an meinen Vermieter zahlen. Мне для этого потребуются чеки. Brauche ich Schecks dafür? Нет, просто заполните платежное поручение и отдайте в окошко. Nein, Sie füllen einfach einen Überweisungsauftrag aus und geben den am Schalter ab. Как удобно. Das ist ja praktisch. Могу я сдать вам платежное поручение сегодня? Kann ich einen Überweisungsauftrag heute bei Ihnen abgeben? Конечно. Selbstverständlich. Отлично. Prima. Если у вас будут вопросы, звоните мне в любое время. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich jederzeit an. Вот моя карточка. Hier ist meine Karte. Большое спасибо. Vielen Dank.